Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus Psalm 37, Vers 35 bis 40. Ich habe einen gottlosen Menschen gesehen, voller Gewalt, der war mächtig wie ein üppiger Baum. Doch als ich wieder hinsah, war er fort und ich konnte ihn nicht finden. Schau auf die, die ehrlich und gut sind, denn vor denen, die den Frieden lieben, liegt eine wunderbare Zukunft. Die Gottlosen aber werden vernichtet werden. Sie haben keine Zukunft. Der Herr hilft denen, die ihm vertrauen. Er ist ihre Zuflucht in Zeiten der Not. Der Herr hilft ihnen und rettet sie vor gottlosen Menschen. Er rettet sie, weil sie bei ihm Schutz suchen. Gott segne dieses Wort. Fromm oder böse? In diesem Psalm, Psalm 37, Davids Psalm im Alten Testament, lernen wir hier vom Unterschied zwischen fromm und böse. Und worauf es hier ankommt, ist, dass hier David eben erkennt und anerkennt, beobachtet, dass eben böse Menschen ja scheinbar, dass es ihnen gut geht und dass sie mächtig sind, gottlose Menschen, und dann wachsen wie üppige Bäume, sozusagen. Ja? Also dass es scheint, als wenn böse Menschen ja gesegnet sind, sozusagen. Ja? Und er guckt aber dann nochmal hin, David guckt nochmal hin und sieht dann, oh, auf einmal sind die weg. Und er guckt, wo sind sie? Nicht mehr da. Und er ermutigt und ermahnt uns auch, dass wir eben wissen, dass Gottlosigkeit, also Leute, die auch böse sind und auch Bösartigkeit, ohne eine Beziehung zu Jesus Christus dann, ja, dann sterben, haben also keine Zukunft. Sie werden vernichtet. Also vernichtet heißt jetzt nicht, dass sie dann nicht mehr da sind, also dass es irgendwie eine Seele ist und die Seele wird irgendwie, löst sich irgendwie auf in Energie und dann in irgendwie gar nichts oder so. Nein, das bedeutet es nicht, denn es gibt eine Auferstehung und es gibt eine Auferstehung, wenn Jesus Christus zurückkommt am jüngsten Tag, und das bezieht sich sowohl auf Leute, die Christus folgen, und auch die, die Jesus Christus nicht folgen oder gefolgt haben. Ganz wichtig, ja. Und das ist etwas, da müsst ihr aufpassen und euch das zu Herzen nehmen, denn es ist so, es gibt keine zweite Möglichkeit, wenn wir sterben, dann irgendwie dann Einspruch zu erlegen oder so. Wir müssen jetzt, wo wir leben, zu Christus kommen, in einer persönlichen Beziehung mit ihm als Reuegesünder und dann eben all diese Wahrheiten hier zum Beispiel aus dem Psalm, um die wahrnehmen zu können. Warum ist das so? Habt ihr euch mal gefragt, warum? Es scheint so, dass dann Leute, die böse sind oder so, ja, die sind oft, manchmal ist es so, es scheint so, denen geht es gut, die haben viel Wohlstand oder nicht immer, aber oft. Und warum ist das so zum Beispiel? Es ist zum einen so, dass unser Herrgott, ja, es ist sein Anliegen. Er möchte, unser Herrgott, unser Jesus Christus möchte, dass alle zu ihm kommen, alle Menschen. Macht Sinn, denn er ist ja unser Schöpfer und er hat uns alle geschaffen, alle Menschen. Und er möchte, dass wir durch unseren freien Willen zu ihm kommen, als Reuegesünder in einer persönlichen Beziehung zu ihm. Die Bibel lehrt uns aber und sagt uns das aber, dass das am jüngsten Tag, dass es das nicht so sein wird. Manche lehnen Christus ab. Und manche Leute sagen auch, viele verschiedene Wege führen zu Gott, und dass man an Christus glaubt, ist einer. Das ist vollkommen falsch, und das ist schlimm, dass das andere Leute so lehren auch. Also da müssen wir für diese Menschen beten, die das tun, denn es gibt nur einen Weg. Und lest da nochmal Johannes, was Jesus Christus sagt im Johannesevangelium, 14. Kapitel, Vers 6. und auch nochmal im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 5. Da haben wir also die absolute Wahrheit. Es geht nur in und durch Jesus Christus zu Gott zu kommen, nämlich in und durch ihn, denn er ist Gott im Fleische. Und nur in unserer persönlichen Beziehung mit ihm als reuige Sünder kommen wir zu Gott. Es gibt keinen anderen Weg. Lest auch nochmal Johannes Kapitel 3, drittes Kapitel, Johannes Evangelium, Vers 16 bis 21. Und das ist also sehr, sehr wichtig, dass ihr dieses nochmal nachlest und euch zu Augen führt. Und wie auch hier im Psalm 37, hat das letztendlich Konsequenzen. Ja, Leute, die also nicht von ihrer Sünde loslassen und nicht zu Jesus Christus kommen als reuige Sünder, das hat Konsequenzen für alle Ewigkeit. Und wir aber, die wir zu Christus kommen, haben aber eben dann eben das Versprechen. Lies nochmal nach im Psalm 37, Vers 39 und 40, dass uns unser Herrgott hilft und Zuflucht bietet und Schutz, dass er uns Schutz bietet und uns vor gottlosen Menschen rettet. Das heißt nun nicht, dass wir von allem Bösen bewahrt werden. Ja, wenn es Gottes Wille ist, kann es auch sein, dass wir sterben oder dass Leute uns umbringen oder so. Das kann auch alles sein. Aber das ist dann eben Gott gegeben und Gottes Wille. Aber wir können dieses, was nun alle die Ewigkeit anbelangt, sicher sein, dass wir Gottes Wort haben, hier die Bibel, und diese Versprechen haben und dass wir in aller Ewigkeit mit Christus vereint sind, in unserer persönlichen Beziehung. Also im Hier schon, hier und jetzt, aber eben auch wenn am jüngsten Tag, wenn die Zeit endet, oder beziehungsweise wenn wir sterben und zu Christus kommen, im Geist, also aus dem Körper, also den Körper, irdischen Körper hier verlassen und im Geist zu Christus kommen, also bevor der jüngste Tag stattfindet. Und das macht uns Mut. Also es macht einen Unterschied, ob nun jemand fromm oder böse ist. Ja. Und das ist die Einladung hier aus dem Psalm Davids, der das beobachtet. Und wir beobachten das auch heutzutage. Und wichtig ist es nur, dass wir zu Christus kommen, wo noch Zeit ist als reuige Sünder. Alles andere ist nicht wichtig. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für die Unterscheidung zwischen fromm und böse, was es bedeutet, als reuige Sünder zu dir zu kommen, wie entscheidend und wichtig das ist. Denn wenn Menschen dich ablehnen, unser Jesus Christus, und nicht zu dir kommen, in einer persönlichen Beziehung mit dir als reuige Sünder, dann hat das nicht nur hier Konsequenzen, sondern eben auch in aller Ewigkeit Konsequenzen. Und das ist dann die absolute ewige Trennung, die nicht, da kann man nichts mehr machen. Und die Menschen sind ewig, für alle Ewigkeit verdammt und von dir getrennt, was wir auch Hölle nennen. Das wünschen wir keinem. Und wir beten für alle Menschen, dass sie zu dir kommen, unser Jesus Christus, wo noch Zeit ist. Wir danken dir hier für dein Wort und beten, dass alle Menschen zu dir kommen. Und beten diese in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.